WDR 5. Neugier genügt. Her Majesty the Queen has asked me to form a new government and I have accepted. 12. Mai 2010. David Camerons Konservative haben die absolute Mehrheit im Unterhaus knapp verfehlt. Er verbündet sich mit Nick Cleggs Liberaldemokraten und bildet so die erste Koalitionsregierung in Großbritannien seit 65 Jahren. Das Land steckt nach der Weltfinanzkrise in einer schweren Depression. Die Zahl der Arbeitslosen ist in die Höhe geschossen. Die Labour-Regierung von Gordon Brown hinterlässt einen Berg von Schulden. Cameron will deshalb vor allem die Wirtschaft in Schwung und die Staatsfinanzen in Ordnung bringen. Das erste Ziel hat die konservativ-liberaldemokratische Regierung jetzt, gerade noch rechtzeitig vor der Wahl am 7. Mai, geschafft. Die Briten erreichten im vergangenen Jahr mit 2,8% das höchste Wirtschaftswachstum unter allen großen Industrieländern. Premierminister David Cameron. Das ist ein Land, in dem die Arbeitslosigkeit sinkt. Die Wirtschaft wächst. All das könnte Labour wieder aufs Spiel setzen. Wir setzen unseren langfristigen Wirtschaftsplan gegen das Wirtschaftschaos von Labour. Erkauft haben Konservative und Liberaldemokraten diese Erfolge mit einer Sparpolitik, die vor allem die unteren Schichten getroffen hat. Die Reallöhne gingen zurück, während Immobilienpreise und Mieten vor allem im Großraum London in die Höhe schossen. Unter dieser Bilanz leiden vor allem die Liberaldemokraten. Ihnen ist die Koalition mit den Konservativen schlecht bekommen. Nach allen Umfragen werden sie diesmal deutlich weniger Abgeordnete ins Unterhaus schicken, während Camerons Konservative mit Labour um den Rang der stärksten Partei konkurrieren. Zumindest Helen aus Essex und Sue aus Worcestershire wollen ihr Kreuz wieder bei den Konservativen, den Tories, machen. Labour hat in der Vergangenheit ein solches Finanzchaos angerichtet, denen würde ich nicht einmal mein Taschengeld anvertrauen, geschweige denn den Staatshaushalt. Einige Reformen Camerons scheinen zu funktionieren. Die Labour-Regierung war eine einzige Katastrophe. Die UKIP kann ich nicht ernst nehmen, also bleiben nur die Konservativen für mich. Das Haushaltsdefizit haben Cameron und sein Finanzminister George Osborne allerdings noch nicht wie geplant beseitigt. Sie wollen die schwarze Null nun in der kommenden Legislaturperiode erreichen und dafür weiter kräftig den Sozialetat kürzen. Cameron will den Job vollenden. Let us not go back to square one. Let us finish what we've begun. Cameron startete 2010 als progressiver Tory. Er war stolz darauf, dass ausgerechnet er als Konservativer die Homo-Ehe in Großbritannien einführte. Lange widersetzte sich der EU-Befürworter zudem der Forderung des rechten Flügels seiner Partei, die Briten über die Mitgliedschaft in der Europäischen Union abstimmen zu lassen. Doch als auch die EU-feindliche United Kingdom Independence Party, kurz UKIP, immer stärker wurde, gab er dem Dauerfeuer von rechts nach. Anfang 2013 kündigte er ein Referendum über die britische EU-Mitgliedschaft an. It will be an in-out referendum. Drin bleiben oder rausgehen. Das Referendum darüber wird in der ersten Hälfte der nächsten Legislaturperiode stattfinden. Es ist Zeit, dass das britische Volk das Sagen hat. Es ist Zeit, die Frage Großbritannien und Europa zu klären. Cameron will die anderen Mitgliedsländer zuvor dazu bringen, dass Brüssel in Zukunft weniger entscheidet und die nationalen Parlamente mehr. Die Neigung der anderen Regierungen, neben der Griechenland-Krise auch noch Camerons innenpolitische Probleme zu lösen und die EU-Verträge aufzuschnüren, ist allerdings gering. Der konservative Premier ist in Europa ziemlich isoliert. Deutlich wurde das zum Beispiel, als Angela Merkel und François Hollande im Ukraine-Konflikt die Initiative übernahmen. Keiner von beiden kam auf die Idee, den Briten mit nach Minsk zu nehmen. Im Wahlkampf spielt die EU-Frage nur eine Nebenrolle. Die Briten interessieren sich viel mehr für Wirtschaft und Soziales. Als Cameron jetzt schwante, dass das Rekordwachstum allein wohl nicht für den Wahlsieg reicht, schüttete er plötzlich ein Füllhorn über die Briten aus. Unter anderem 30 Stunden kostenlose Kinderbetreuung pro Woche für junge Familien und die Chance für mehr als 1 Million Sozialmieter, ihre Wohnungen günstig zu kaufen. Der 48 Jahre alte Premierminister will jetzt am Ende des Wahlkampfs auch die erreichen, die normalerweise nicht konservativ wählen. Die Tories seien die wirkliche Partei der arbeitenden Bevölkerung, so Cameron. The Conservative Party, the real party of working people in our country today. David Camerons Herausforderer für das Amt des britischen Premierministers ist Oppositionsführer Ed Miliband, Kandidat der Labour Party. Nachdem Gordon Brown die letzte Wahl für Labour verloren hatte, übernahm Ed Miliband von ihm den Parteivorsitz. Für viele war es damals, 2010 beim Parteitag in Manchester, eine Überraschung, als Ed Miliband zum neuen Vorsitzenden ausgerufen wurde. I therefore declare Ed Miliband the winner and the leader of the Labour Party. Favorit für den Posten als Parteichef war eigentlich sein Bruder David Miliband gewesen, Außenminister in der Regierung Brown. Aber dann kündigte Ed seine Kandidatur gegen seinen älteren Bruder an. Er gewann in letzter Minute mit Unterstützung der Gewerkschaften, ein knapper Sieg, 51-49%. Beim Parteitag im vergangenen Herbst, wieder in Manchester, erinnerte sich Ed glücklich an seinen Triumph vor 4 Jahren und rief, er sei so stolz wie nie, Labour-Parteichef zu sein. Now Manchester has special memories for me, because it was 4 years ago that I was elected your leader here in Manchester. I am prouder than ever to be the leader of your party and I thank you for your support. Lauwarmer Applaus und man sah in den Gesichtern, was viele Delegierte dachten, ach würde doch jetzt der andere Miliband da vorne stehen. David gilt noch immer als der gewandtere, fähigere, gewinnendere der beiden Brüder. Manche Labour-Abgeordnete bezeichnen es gar als Bürde, an den Haustüren der Wähler für Ed Miliband werben zu müssen. In Imageumfragen schneidet der Vorsitzende regelmäßig schlechter ab als seine Partei. Hat also Ed Miliband wirklich das Zeug zum Premierminister? Natürlich habe er das, beharrt der 45-Jährige. Ich musste in den vergangenen 4,5 Jahren viel aushalten und bin widerstandsfähiger, als viele meinen. Man hat mich immer wieder unterschätzt. Es hieß, er kann nicht Parteivorsitzender werden. Es hat geklappt. Ich könnte nicht Premierminister werden. Ich denke, das kann ich. Sie sagen, ich könnte keine Mehrheit gewinnen. Ich denke, das kann ich. Bin ich zäh genug, dieses Land zu regieren? Verdammt, natürlich bin ich das. Hell yes, I'm tough enough. Er versucht mit einem Linksruck, die Partei wegzuführen von New Labour, dem Projekt für die politische Mitte aus den 90er Jahren, mit dem Tony Blair 3 Wahlsiege feierte, bevor er durch die Beteiligung am Irakkrieg die Sympathien der Briten verspielte. Andrew Rawnsley, Chefkommentator der linken Zeitung Observer. Miliband musste sich von New Labour abgrenzen, zumindest von einigen unbeliebten Themen wie dem Irakkrieg. Aber er ist so weit gegangen zu sagen, dass im Grunde die ganze Ära ein Fehler war. Miliband setzt nun wieder auf die alten klassischen Labour-Werte. Mehr Steuern für Vermögende, weniger für die kleinen Leute, faire Arbeitsverträge, Senkung der Studiengebühren, Einfrieren der Energiekosten, mehr Geld für den staatlichen Gesundheitsdienst NHS. Die Regierung Cameron sei nur für die Reichen da, eine Regierung der wenigen für wenige. Es sei Zeit für eine bessere Politik, Zeit für eine Labour-Regierung, so der Oppositionsführer. The next Labour government will help create the conditions for wealth creation in everything we do. That means being pro-business. Milibands Schwachpunkt ist, dass die Briten der Labour Party nicht zutrauen, die wirtschaftlichen Probleme des Landes in den Griff zu bekommen. Immerhin verspricht auch er, das Haushaltsdefizit in den kommenden Jahren zu verringern. Moray ist Schottland aus dem Bilderbuch. Auf den grünen Hügeln hoppeln die kleinen Lämmer den Mutterschafen hinterher. Am Straßenrand blüht knallgelb der Ginster. Die Dünen am Ufer des tiefblauen Nordseefjords ziehen sich weit ins Land. Angus Robertson sitzt seit 2001 für den Wahlkreis Moray im Unterhaus in London. Der 55-Jährige hat eine deutsche Mutter und einen schottischen Vater. Er ist Fraktionsvorsitzender der schottischen Nationalisten, der SNP im Unterhaus und Wahlkampfleiter seiner Partei. Um seine Wiederwahl muss er sich keine Sorgen machen. Wenn er in Elgin, der größten Stadt Moris, an die Türen klopft, dann trifft er fast immer auf einen SNP-Wähler. How you doing? You well? Not bad, thank you. You fine? Oh, I'm good. Nice to see you. Im Blackburn Court, einer kleinen Leutesiedlung, öffnet ein junger Vater die Tür. Auf dem Arm ein kleines Kind, ein zweites mit Nutella-Spuren um den Mund herum, hält sich an Daddys Hose fest. I didn't vote until the referendum. Bis zum Referendum über die schottische Unabhängigkeit bin ich nie zur Wahl gegangen. Aber das Referendum hat mich zum Wähler gemacht. Wir müssen selber die Macht über unser Land haben. Wir wollen uns nichts mehr vorschreiben lassen von den reichen Leuten in Südengland. Denen sind wir doch total egal. Die Nationalisten haben im vergangenen September das Referendum über die schottische Unabhängigkeit verloren. Mit 55-45% haben die Schotten dafür gestimmt, Teil Großbritanniens zu bleiben. Doch das Ringen um dieses Referendum hat die Menschen im Norden stark politisiert. Das hilft jetzt Angus Robertson und der SNP. Schottland ist von unserer Referendumkampagne sehr gezeichnet. Man hat 2 Jahre lang unter Freunden, innerhalb von Familien, im Betrieb, im Bus sitzend, mit Nachbarn darüber regelmäßig gesprochen. Also wir sind eine sehr, sehr politisierte Gesellschaft. Die Leidtragenden dieser Umbruchstimmung sind nicht so sehr die Konservativen. Sie haben im Norden ohnehin nichts mehr zu melden, seit Margaret Thatchers Wirtschaftsliberalismus die schottische Industrie und den Bergbau zerstört hat. Die Konservativen haben seitdem nie mehr die Herzen der Schotten erreicht. Bei der Wahl 2010 schaffte nur ein einziger Konservativer aus Schottland den Sprung ins Unterhaus. Schottland ist seit der Thatcher-Ära Labour-Land. Labour schickte vor 5 Jahren 41 Abgeordnete aus Schottland nach London. Es sind ihre Sitze, die die schottischen Nationalisten jetzt bedrohen. Pamela Nash klopft an eine Tür in ihrem Wahlkreis Airdrie and Shotts vor den Toren Glasgows. Mrs. Nash ist 2010 erstmals ins Unterhaus eingezogen. Die 30 Jahre alte Labour-Frau war in der vergangenen Legislaturperiode die jüngste Abgeordnete in London. Doch ihre politische Karriere könnte am 7. Mai schon wieder zu Ende sein. Denn auch in Airdrie and Shotts liegt in den Umfragen jetzt der Kandidat der schottischen Nationalisten vorn. Und hinter den Türen ihres Wahlkreises trifft Pamela Nash vor allem SNP-Wähler. I'm Pamela Nash, met before, I'm a Labour MP. It's just see if you've decided yet about the election, how you're going to vote. Do you mind if I ask how you're going to vote this time? SNP. Nach den Umfragen wird die SNP fast alle schottischen Mandate erobern. Immer wieder trifft Pamela Nash an der Haustür auf Wähler, die früher für Labour gestimmt haben, jetzt aber für die SNP und ein unabhängiges Schottland sind, so wie dieser Bauarbeiter. Beim letzten Mal habe ich für Labour gestimmt, aber seit dem Referendum bin ich für die SNP. Ausgerechnet die Labour-Hochburg Glasgow hatte im vergangenen September mit Mehrheit für die Unabhängigkeit Schottlands gestimmt, obwohl die Labour-Party gemeinsam mit den Konservativen für die Einheit Großbritanniens getrommelt hatte. Dieser Schulterschluss mit den verhassten Tories verfolgt die Labour-Wahlkämpfer bei jedem ihrer Hausbesuche. Ihre über 100 Jahre alte Partei werde inzwischen häufig als Teil des Establishments gesehen, meint Pamela Nash, etwas ernüchtert von ihren Hausbesuchen. Labour has now existed for 100 years and is seen by some as part of the establishment. Wenn weder Konservative noch Labour eine absolute Mehrheit im Unterhaus erreichen, könnten die erstarkten schottischen Nationalisten bei der Regierungsbildung zum Zünglein an der Waage werden. Ein Bündnis mit den Konservativen hat die SNP ausgeschlossen, aber sie wäre bereit, eine Minderheitsregierung von Labour-Chef Ed Miliband zu unterstützen. Sie stellt dafür aber Bedingungen. So wollen die schottischen Nationalisten die 4 Atom-U-Boote, die in Bunkern an der Küste vor Glasgow liegen, loswerden. Ohne sie wäre Großbritannien keine Nuklearmacht mehr. Eine Horrorvorstellung, sagt dazu das politische Establishment in London. Von Schottland im Norden zurück in den Süden, nach England, genauer nach Purfleet in der Grafschaft Essex. Die United Kingdom Independence Party, kurz UKIP, hat in die Circus Tavern geladen, ein schummrig beleuchteter Nachtclub, in dem sich an diesem Abend etwa 1000 UKIP-Anhänger versammelt haben. Sie alle wollen Nigel Farage erleben, der seine Partei als eine Armee des Volkes bezeichnet und sie zum Kampf auffordert. Let's go out there, let's fight! In our people's army, hard on the ground. Nigel Farage ist die UKIP und die UKIP ist Nigel Farage. Er ist der Schreck der traditionellen Parteien. Er hat die Rechtspopulisten im vergangenen Jahr zum Sieg bei der Europawahl geführt. Er macht Stimmung gegen Zuwanderer aus Ost- und Südeuropa und will raus aus der EU. Solange Großbritannien Mitglied sei, könne es seine Grenzen und die Einwanderung nicht kontrollieren. You cannot control your own borders and be a member of the European Union. We must manage our own immigration policy. Großbritannien muss die Zuwanderung steuern. Das ist das Mantra des obersten UKIPers, der meist Tweed-Jackets trägt, ein Glas Bier oder Rotwein in der Hand und an diesem Abend Socken mit dem Muster des Union Jack. Noch britischer geht es kaum. Auch UKIP-Mitglied Christine liebt ihn dafür. Farage sei der Beste. He's the best leader in this country. He's brilliant. He's charismatic. He's honest. He says it like it is. Sie findet Farage brillant, charismatisch und ehrlich. Er ist das Idol des Angry White Man, des wütenden weißen Engländers, der sich in der neuen globalisierten Welt benachteiligt fühlt und der sein altes, starkes Großbritannien zurück will. We want our country back. Der 51-Jährige schert sich nicht um politische Korrektheit, wenn er etwa gegen die Behandlung ausländischer HIV-Infizierter in Großbritannien wettert. Endlich einer, der sagt, was viele denken, findet Lynn, die Farage in der Circus Tavern zugehört hat. Wir müssen die Zuwanderung begrenzen. Wir sind ein kleines Land und es gibt einfach nicht genug Wohnungen. Mein Sohn zum Beispiel wohnt noch zu Hause, weil er sich nichts Eigenes leisten kann. Wir müssen als erstes nach unseren eigenen Leuten gucken und das sollte jedes Land tun. Die UKIP-Basis berauscht sich am eigenen Erfolg. In den Umfragen liegen die Rechtspopulisten bei bis zu 15% und können auf eine Handvoll Mandate hoffen. Die kleinen Parteien wie die UKIP, die sowohl den Konservativen als auch Labour-Wähler abjagen wollen, sind dabei, die politische Landkarte im Vereinigten Königreich ordentlich durcheinander zu wirbeln. Der Zuspruch für die beiden großen Volksparteien erodiert. Schon bei der Wahl 2010 konnte keine der beiden Parteien eine eigene Mehrheit aufbringen. Die Konservativen holten schließlich die Liberaldemokraten als Koalitionspartner mit ins Boot. Denn bei diesen Wahlen könnte noch nicht mal ein Bündnis von zwei Parteien zur Regierungsbildung reichen. Umfragen deuten an, dass Konservative und Labour zusammen wohl kaum mehr als 2/3 der Stimmen abschöpfen können. Ob Cameron oder Miliband die Nase vorn haben wird, ist völlig unklar. Die Meinungsumfragen zeigen nur eine eindeutige Tendenz, nämlich, dass es keine eindeutige Tendenz gibt. Meist liegen Konservative und Labour gleich auf. Niemand wage eine Prognose, wer nach dem 7. Mai in den Regierungssitz Downing Street No. 10 einziehe, meint der britische Meinungsforschungsguru Peter Kellner. Alles deutet auf ein sogenanntes Hung Parliament hin, in dem wieder keine Partei die Mehrheit hat. This is the closest, possibly messiest election Britain has had, not just in living memory, but dies wird die engste und vermutlich schwierigste Wahl, die wir je gehabt haben. Es ist sehr gut möglich, dass wir eine Minderheitsregierung bekommen, wenn Labour oder den Konservativen nur wenige Sitze fehlen, vielleicht so 5 bis 10. They may be tempted to run a minority government. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.